Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer montags. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, ihr seid herzlich willkommen. Diese Nummer ist aktuell und für euch kostenfrei geschaltet. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist ein Mensch namens, also man schreibt es Sade. Sade? Hallo? Eine Frau. Ja. Wie sagt man? Was ist das für ein Name? Ist das ein Kosename? Nein, das ist ein ausländischer Name. Ah, und wie spricht man ihn aus? Sade. Sade. Sade. Sade. Na, Sade. Wir kennen ja auch Sade. Diese. Kennst du Sade, Adu? Nein, ich kenne aber die Sängerin. Es gab mal eine Sängerin, die hieß Sade. Ja, genau. Sade, Adu. Ja, genau. Ja, war das denn, ist sie das? Meinen wir dieselbe? Ja, das ist sie. Ah ja. Also Sade. Mit den schwarzen Haaren, die zurück. Ich weiß gar nicht mehr, was die noch macht, ob es die noch gibt. Ja, die gibt es noch. Die hat immer ganz tolle Sachen gesungen. Mhm. Wir wollen uns aber nicht über die Sängerin Sade unterhalten, sondern über dich und weswegen du anrufst. Weswegen rufst du an? Ja, Jürgen, ich habe ein ganz gravierendes Problem. Und zwar bin ich im 6. Monat schwanger. Mhm. Ich war mit Zwillingen schwanger. Mhm. Ein Zwilling hat man mir im 4. Monat entfernt. Mhm. Das geht so? Ja, das geht. Wie das habe ich auch nicht gewusst, aber es ist möglich. Wie entfernt man einen Zwilling im 4. Monat? Ja, ganz normal. Von der Gebärmutter aus. Von der Gebärmutter aus. Mhm. Warum hat man das gemacht? Weil ein Kind hatte einen Herzstillstand. Mhm. Und man hat mir gesagt, wir können es drin lassen, aber ob ich dadurch eine. Ach, ich bin sehr aufgeregt. Red einfach drauf los. Ja. Also man hatte Sorge, dass nicht, die wollten nicht, dass ich mir dadurch eine Vergiftung hole oder das Kind. Ich verstehe. No? Also jetzt im 6. Monat schwanger, mhm. Wo liegt das Problem? Ja, das Problem liegt darin, das andere Kind ist noch im Bauch, mhm. Und ich soll jetzt ins Krankenhaus, mhm. Weil das Herz von dem Kind, was ich jetzt noch im Bauch habe, schlägt nicht richtig. Mhm. Also da stimmt was nicht. Mhm. Also das Kind ist sofern eigentlich ganz gesund, ist auch alles dran, Gott sei Dank. Aber durch den ganzen Stress, den ich habe, das sagt mein Arzt mir zum Beispiel. Was für einen Stress hast du denn? Ja, das ist ja mein Problem, warum ich anrufe. Und zwar bin ich seit 4 Jahren in einer Beziehung und habe aber noch eine Tochter von der vorigen Beziehung. Ich war vorher mit einem Deutschen zusammen, ein paar Jahre, und bin jetzt aber mit einem Ausländer zusammen. Mhm. Also ich bin selber Ausländerin, ne? Und er kommt aus meinem Land. Und mit dem bist du seit 4 Jahren zusammen? Ja, genau. Und da gibt es Stress? Da gibt es Stress, inwiefern gibt es da Stress? Ja, wie gesagt, also er akzeptiert meine Tochter nicht, da fängt das an. Mhm. Also am Anfang, das erste Jahr, hat er gar nichts dagegen gehabt, ne? Mhm. Wir haben, also ich habe eine Wohnung gehabt in dem Haus meiner Eltern, also direkt nebenan. Mhm. Das, meine Eltern waren quasi meine Nachbarn. Ich mache mal einen Vorschlag, damit ich das schneller verstehe. Mhm. Sag mir mal in so ein paar Schlagworten, zähl mal so auf, was die Hauptprobleme zwischen dir und deinem Freund, mit dem du 4 Jahre zusammen bist, und auch der Vater deines Kindes, und das du im Leib trägst, ist, vermutlich, gehe ich von aus, sag mal so ein paar, vielleicht 4, 2, 3, 4, 5 Themen, wo ihr euch sehr in die Haare kriegt. Ja, das ist ja mein Problem. Es gibt eigentlich überhaupt keine Probleme. Der macht sich die Probleme hier selber. Das ist einfach, er will einfach nur das letzte Wort haben für alles. Ich darf quasi nichts sagen. Der ist so erzogen worden, dass seine Mutter ihm ewig sagt, du bist ein Mann, du bist ein Mann, du bist ein Mann. Das ist bei uns so im Land, dass die Männer halt mehr zu sagen haben wie die Frauen. Aha, also er lebt so, wie es ihm gerade passt. Pascha ist ein absoluter Macho. Ein Macho. Und, ja, genau. So habe ich ihn nicht kennengelernt. Ne? Er ist nach einem Jahr erst so geworden. Ja, das ist ja meistens bei den Männern so. Na? Und macht dir deshalb das Leben schwer. Und das macht mir das Leben schwer. Schlägt er dich? Er hat mich auch schon geschlagen, ja. Mhm. Auch in der Schwangerschaft, muss ich dazu sagen. Mhm. Auch schon, aber ich habe irgendwie... Hast du Schluss gemacht schon mal? Öfters, ja. Öfters? Also, was heißt Schluss gemacht? Aus Wut mal gesagt, komm, pack deine Sachen und geh. Dann ist er auch gegangen und dann ist er aber auch immer wieder zurückgekommen und ich habe immer wieder die Tür für ihn offen gehabt. Ne? Mhm. Liebst du ihn? Ich liebe ihn sehr, ja. Mhm. Ist er im Moment bei dir oder habt ihr wieder eine Trennungsphase? Wir haben jetzt eine Trennungsphase gehabt. Wir haben uns heute wieder kräftig in die Wolle gekriegt und dann hat er wieder gesagt, seine Eltern, die wohnen seit 4 Wochen oder 5 Wochen in Stuttgart und ist 400 Kilometer von dem Ort, wo wir wohnen. Mhm. Ungefähr und ja, dann hat er halt gesagt, du brauchst nicht auf mich warten, ich gehe also, zu meinen Eltern. Wie ich das jetzt so verstehe, was du mir erzählst, da ist eine junge Frau, die heißt Shadi, 26 Jahre alt, ist schwanger im Moment, die ist seit 4 Jahren mit einem Typ zusammen, der sich nach einem Jahr zum wirklich als Macho entpuppt hat. Genau. Und als jemand, der wenig Rücksicht auf Frauen zu nehmen scheint. Genau. Und das so weit geht, dass er sogar schon gewalttätig gegen dich geworden ist. Und dass die Beziehung ständig hin und her gerissen ist und in eine Spannung steht. Mhm. Du unzufrieden bist, du aber letztendlich gar nicht genau weißt, was du machen sollst, weil du den irgendwie auch noch liebst. Ja. Habe ich das richtig verstanden so? Mhm, genau. Und jetzt ist die Frage, wie du dich weiterverhalten sollst und was geschehen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Das ist ja mein Problem. Also sobald wir Stress kriegen und der sagt, ich fahre jetzt zu meiner Mutter, dann frage ich den, mit wem bist du zusammen? Bist du mit deiner Mutter zusammen oder lebst du mit mir? Also es generell, Shadi, finde ich, generell, ganz generell, sage ich immer hier an der Stelle, dass man sich all so ein Gebaren, oder dass Frau, so muss ich es ausdrücken, dass Frau sich all ein solches Gebaren nicht gefallen lassen sollte. Und das ist immer einfach gesagt. Ja, aber ich muss es ja zumindest mal erstmal sagen. Ne? Es ist dann schwierig umzusetzen, ist mir völlig klar. Mhm. Aber du hast natürlich die Alternative, dich irgendwie irgendwann mal durchzusetzen und zu sagen, ich hau es auf den Tisch und es geht so nicht weiter. Oder du machst das noch jahrelang mit. Und das habe ich vor 6 Wochen habe ich das gemacht. Da habe ich zu ihm gesagt, also wenn du jetzt gehst, ne, habe ich gesagt, dann ist Schluss und wag dich nicht, mich noch einmal anzurufen, ist vorbei. Ne? Ja, aber du hast es ja nicht ausgehalten. Ihr seid ja wieder zusammengekommen. Ja, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, bin wieder rausgekommen und dann rief er wieder an. Ich habe gehört, du bist im Krankenhaus, woher er das immer gehört hat, ne. Und dann hat er gesagt, lass uns treffen, komm runter, ich bin vor der Tür. Und dann habe ich gesagt, ich will aber nicht, ich komme runter, aber gibt nichts mehr zwischen uns. Dann bin ich wieder runtergegangen, ja. Aber du bist eben wieder runtergegangen. Und das genau. Dann hat er mich gefragt, möchtest du meine Frau werden, so Scherze. Und von dem Tag an ist heute noch nichts passiert, gar nichts. Also da habe ich zu ihm gesagt, du hast mich wieder auf den Arm genommen. So, Schadi, und da sage ich irgendwann auch mal was ganz Hartes. Nämlich, irgendwann müssen die Frauen aufhören zu jammern. Willst du noch die nächsten 4 Jahre auch jammern? Nein. Wenn du so behandelt wirst und wenn du die Faxen so dick hast, auf Deutsch gesagt, musst du irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Oder die andere Variante ist, aber ich glaube, das muss ich gar nicht vorschlagen, weil er das eh nicht machen wird, dass du ihn so weit bewegst, dass ihr beide mal ein, zwei Mal zu einer Therapie geht. Zu einer... Das wird er nie machen. Okay, ich will es gar nicht vertiefen. Ich habe mir schon gedacht, dass er es nicht machen wird. Mhm. So, dann liegt es alles an dir, an deinem Standpunkt, an deinem Handeln. Und irgendwann musst du sagen Schluss und dann ist aber wirklich Schluss. Und dann darfst du und du darfst auch nicht mehr dann jammern, wie du es jetzt machst. Ja, du bist so schwierig, ich weiß nicht, wie ich das durchziehen soll. Ja gut, irgendwann ein Nein ist ein Nein, dann muss man es durchziehen. Da kann dir kein Mensch behelfen, ich dir auch nicht. Mhm. Also das ist das Problem. Ich kann das gut verstehen, in welcher Situation du bist. Du bist jetzt auch noch schwanger, eine große Konfliktsituation. Na, aber nicht nur das, dass ich schwanger bin, ich habe ja noch eine Tochter, die und das ist auch jetzt noch. 6 und die habe ich ihn quasi abgeschoben, ne? Bitte, die hast du? Quasi abgeschoben. Wegen ihm? Ja, die lebt bei meinen Eltern, weil er sie nicht will. So, und das reicht mir eigentlich jetzt schon nochmal ganz endgültig zu sagen, was willst du mit diesem Mann? Ja, stimmt. Was willst du mit diesem Mann? Das kann mich ja nicht lieben, der dich so behandelt. Und eigentlich darf meine Geschwister, meine Eltern. Und eigentlich darfst du ihn auch nicht lieben, wenn jemand so mit dir umspringt. Wenn er dein eigenes Kind, er müsste dein Kind lieben über alles, auch wenn es nicht sein Kind ist, aber es ist dein Kind und darauf kommt es an. Genau. Ach, ist sowieso so ein Mensch, den kann man einfach nicht. Ich wollte nur einfach mal hören, was du dazu sagst. Die Meinung habe ich dir jetzt gesagt, ganz klar. Ich wünsche dir für deine Schwangerschaft alles Gute und wünsche dir ein konsequentes Verhalten, dass du das schaffst, durchzuziehen, was du eigentlich möchtest. Mhm. Was für dich gut ist, Shadi. Okay. Alles Liebe. Danke. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, meine Telefonnummer, meine Faxnummer 0800 5678 110. Sarah ist jetzt dran. Sarah ist 21 Jahre. Ja. Hallo. Hallo. Sarah, was geht's? Ja, es geht um mich und meine Beziehung zu meiner Freundin. Mhm. Wobei zu sagen ist, dass meine Freundin eine multiple Persönlichkeit ist. Sprich, dass in ihrem einen 25-jährigen Körper sich über 300 eigenständige Personen tummeln. Moment, jetzt muss ich mal langsam... Ja, das also, war die Kurzform. Ja, deine Freundin, ist es deine Freundin oder ist es deine Partnerin? Es ist meine Partnerin. Also ihr lebt zusammen, ihr seid ein lesbisches Paar. Ja. Und deine Freundin ist eine multiple Persönlichkeit, das ist ein Krankheitsbild, was als Krankheit umstritten ist. Ja. Also, aber es gibt's nun mal. Ne? Und ganz genau. Es sind Menschen, wie du es gerade sagtest, die mehrere Persönlichkeiten in sich vereinen. Ja. Also, ich habe auch schon Gäste hier in der Sendung gehabt, die etwas Ähnliches zu erzählen hatten. Aber 300 habe ich noch nie gehört. Ja, also die Zahl ist sehr hoch, was eben leider mit der Geschichte zusammenhängt. Denn es ist ja so, dass multiple Persönlichkeiten eben dann entstehen, wenn seit frühester Kindheit sehr schlimme sexuelle, gewalttätige Sachen passieren. Genau, den Zusammenhang gibt es fast immer. So und von daher trägt jede Persönlichkeit eben einen Teil der Geschichte und es sind eben zu manchen Sachen sehr viele entstanden, um das Ganze eben zu überleben, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Wie heißt deine Freundin? Die heißt Cam. C-A-M. Ja. Cam. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind zusammen seit Mai diesen Jahres. Ich gehe mal davon aus, dass sie schon vorher eine multiple Persönlichkeit war. Also es ist so, dass sie eben von frühester Kindheit an eine multiple Persönlichkeit war, ihr das aber überhaupt nicht bewusst war. Und seit wann ist es ihr bewusst? Seit August diesen Jahres. Ach so frisch ist das noch. Das heißt, du hast sie kennengelernt als ganz normale Frau? Ja, als normale einzelne Frau. Ja. Und in meinem Beisein ist also zum ersten Mal eines der Kinder rausgekommen. Erklär uns das doch mal, erklär das mal den Leuten, die das noch nie gehört haben. Wie kann dann so eine andere Persönlichkeit rauskommen, sagst du? Wie geht das? Also es war eine Stresssituation. Es war so, dass wir uns gestritten haben, dass die ganze Situation sehr gespannt und sehr geladen war und sie sehr wütend wurde. Mhm. Und ich sie dann in den Arm genommen habe und sie anfing zu weinen, immer weiter geweint hat. Und ich dann auf einmal merkte, dass sie sich verändert hat und dass das eben kindlicheres Weinen ist. Mhm. Auch körperlich verändert, dass sie die Hände irgendwie anders hält? Oder? Dass sie die Hände anders hält, dass sie in sich zusammengesackt ist, quasi eher von der Körperhaltung sehr verschüchtert war. Die Stimme sich auch verändert hat? Die Stimme sehr kindlich war, die Sprechweise sehr kindlich war. Also sie ist Österreicherin, der Dialekt war also anders wieder, eben auch kindlich, Worte noch falsch gesagt, ganz anderer Satzbau und war eben sehr verschüchtert und habe ihr dann vorsichtig erklärt, dass wo sie ist und dass ich ihr nichts Böses tue. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass du dann so spontan reagiert hast, dass du kapiert hast, dass es da um ein Kind geht. Du hättest auch denken können, ach, die ist einfach hysterisch jetzt und was soll's? Also ich war mir nicht 100% sicher, ob es sie selber ist, die jetzt in irgendeiner Form in der Zeit zurückgeworfen ist oder ob das jemand eigener ist. Mhm. Aber es ist eben so, dass wir eben beide übers Internet Kontakte zu anderen... Das erste Mal, dass so etwas aufgetreten ist. Bei ihr, ja. Mhm. Wie lange habt ihr denn dann noch gebraucht, um zu erkennen, dass es sich um eine multiple Erscheinung handelt bei deiner Freundin? Also es war so, dass sie in den Zeiten, wo die Siebenjährige, also wo das Kind da war, sie selber davon gar nichts wusste. Mhm. Und sie also einen kompletten Gedächtnisausfall für die Zeit hatte. Mhm. Und immer wenn die Kleine da war, die sich aber wieder an die Sachen erinnern konnten, die wir am Tag vorher gemacht haben. Ach so. Also die Kleine kam dann immer wieder später? Genau, die kam immer wieder und es sind dann Stück für Stück halt immer mehr rausgekommen. Dann immer in Angstsituationen, wenn Cam selber also große Angst hatte, sind dann die Kleinen rausgekommen. Wir hatten hier Gewitter, normalerweise bin ich der Schisshase. Und in dem Moment hatte ich dann auf einmal aber wirklich eine Vierjährige und eine Fünfjährige da, die Panik hatten. Aber die Frage war, wann ihr das kapiert habt, dass es hier um eine multiple Persönlichkeit handelt? Dass diese Persönlichkeiten eigenständig sind, habe ich ja gemerkt. Und indem ich mit diesem Kind, auch mit der Siebenjährigen gesprochen habe, wer ist denn da noch oder wo kommst du her, ich dann von den Persönlichkeiten selber erzählt bekommen habe, du, da sind noch andere. und die passt auf uns auf und sagt, wo es lang geht. Gab es denn eine Hilfestellung von einem Psychologen oder einem Psychiater? Nein. Gar nicht. Das habt ihr euch quasi so selbst herausgearbeitet. Wusstest du um dieses Phänomen? Ja. Ach, du wusstest davon? Ja, wir wussten beide davon, weil wir eben übers Internet auch Kontakte zu Selbsthilfegruppen haben mit psychisch Kranken, die diese oder ähnliche Krankheitsbilder haben, aufgrund der Vergangenheit. Jetzt sagst du, 300 Personen sind in deiner Freundin. Deine Freundin, die erst 25 Jahre alt ist, Cam heißt. Ja. Wie kann man denn das überhaupt rauskriegen, dass es 300 sind? Es ist so paradox das klingt, die stellen sich bei mir vor. Und es ist eben so, dass sie im Innen, also wenn sie innen sind, auch oft noch gar keine Namen haben und von den anderen auch noch gar nicht gekannt werden. Dass da also verschiedene Gruppen und Gruppierungen innerhalb dieser Innenwelt sind. Und dann führt ihr so quasi richtig Buch über... Ja, also es ist so, dass ich dann die Situation auf einmal habe, dass hier jemand sitzt und ich frage, ja, wer bist du? Ich habe noch keinen Namen. Ich dann sage, ja Mensch, wie alt bist du? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Und wir dann wirklich gucken im Internet auf einer Seite, wo viele Vornamen sind für werdende Eltern und die sich dann jeweils einen Namen aufrufen. Ach, das ist ja völlig bizarr. Und dann eben ja quasi aufgeschrieben werden, damit eben hier nicht der Überblick verloren geht. Und die bleiben auch alle. Die tauchen nicht nur mal einmal auf und sind wieder weg. Die bleiben konstant, sind die da. Die bleiben konstant. Mehr oder weniger. Die bleiben konstant im Innen auf jeden Fall, führen da ihr eigenes Leben und kommen von Zeit zu Zeit raus, wobei es auch die Möglichkeit gibt, dass einige Personen sich in andere integrieren. Sprich, wenn die ihren Teil, den Teil ihrer Geschichte erzählt haben, dass quasi aufbewahrt wird, was war, sie sich in andere Personen begeben können und dort dann weiterleben können. Du hast gerade schon gesagt, das können Jungen und Mädchen sein. Ja. Ist es altersmäßig auch ganz variabel? Kann es ein Kleinkind sein und kann es auch eine sehr ältere Person sein? Ja, also es geht los, das jüngste Kind ist 3 Monate alt. Da sind also zum ersten Mal die Sachen aufgetreten und es zieht sich eben von 3 Monaten bis über 50. Also es ist so, dass eine Person, die Jenny heißt, das Oberkommando quasi hat das alles regelt. Sie ist konstant 5 Jahre älter als der Körper. Also sie ist jetzt 30. Ich wollte fragen, wer ist die Hauptperson? Die Hauptperson ist Jenny. Ja, sie ist die Hauptperson ist Cam, die Außenperson, die außen agiert. Aber die innen die Kontrolle hat, die bestimmt meistens, wer nach vorne darf, auch bestimmt hat, wann es Cam bewusst werden konnte, die mehr oder weniger bewusst die Innenleute vorbereitet hat auf das Leben hier, die auch wussten, wer ich bin und auch wussten, dass sie mit mir reden können. Das ist ja abstrakt, ne? Man muss sich da so richtig reindenken. Ja. Wissen diese Personen voneinander auch? Ja, also es ist bei ihr so, dass quasi damit, dass sie einen Namen haben und dass sie hier vorne waren, dass ich quasi das Element bin, das die alle verbindet. Können diese Personen, ich unterbreche mich immer so ganz schnell, so viele Fragen, die da aufkommen, das habe ich wieder vergessen. Können diese Personen auch miteinander kommunizieren in deiner Freundin, in dem Körper? Das machen die ständig. Also gibt es auch Rivalitäten zwischen denen? Also es ist so, dass das quasi wirklich eine komplette Welt innen ist, eine kleine Stadt innen ist mit Spielplatz. Die Kinder haben die Möglichkeit, dort Inlineskater zu fahren. Die Erwachsenen haben Konferenzzimmer. Es gibt intern Beziehungen zwischen verschiedenen Personen. Gibt es auch, ich sage jetzt mal, benutzen wir das heftigste Wort, gibt es auch schon mal Krieg zwischen den Personen und Auseinandersetzungen? Es ist so, dass aufgrund der Krankheit es ist nicht nur so ist, dass gute Personen, schützende Personen entstanden sind, sondern es ist so, dass es innen auch Täter gibt. Die Täter von damals leben als Innenpersonen auch weiter und machen eben oder versuchen das weiterzumachen, was sie vorher gemacht haben. Und da müssen dann eben Schutzfälle aufgebaut werden. Da gibt es Situationen, dass ich mit den Tätern von damals konfrontiert werde. Kannst du denn eine bestimmte Person abrufen? Fast alle. Also wenn die Situation... Sagst du jetzt bitte komm? Ja, hi. Kann ich jetzt wirklich wie über einer Telefonvermittlung, ist Silvio da? Ich würde mal gerne mit Silvio reden. Und normalerweise, wenn er jetzt nicht irgendwie verhindert ist oder es ihm wahnsinnig schlecht geht, kommt er dann raus. Wenn ihr so ganz normal, ihr beschäftigt euch ja nicht wahrscheinlich nicht ständig mit diesem Phänomen, wenn ihr so ganz normal zu Hause seid, Fernsehen guckt oder so, wer ist dann da? Jenny? Es wechselt fröhlich vor sich hin. Es ist oft so, dass gerade die Kleinen natürlich da sind, auch wenn wir einkaufen gehen oder wenn wir draußen sind, die eine wahnsinnige Lebensfreude natürlich versprühen, die mit Riesenaugen durch die Welt gehen. Sarah, ich glaube, man hat jetzt so einen groben Eindruck, aber wirklich nur einen groben Eindruck von dem, was mit deiner Freundin passiert und was da vorgeht. Das ist völlig verrückt und sehr bizarr für jemanden, der damit natürlich noch nie konfrontiert wurde. Jetzt meine Frage an dich, wie hält man das als andere Person in der Beziehung aus? Als Liebende? Aber das ist schon die Antwort. Aber du musst ja ganz viele Personen lieben. Das tue ich auch. Also es ist so, dass ich ja das Glück hatte, mich in die Hauptperson zu verlieben und die Hauptperson kennenzulernen. Und sämtliche Innenpersonen tragen Teile von ihr. Und ich erkenne sie in den Innenpersonen wieder und ich erkenne die Innenpersonen in ihr wieder, zum Teil. In ausgeprägterer oder abgeschwächterer Form. Es sind ja auch Kinder dabei. Ja. Nun führt ihr eine Beziehung zwischen zwei erwachsenen Frauen. Ja. Das heißt, da findet auch Sexualität statt. Ja. Wie ist das, wenn ihr miteinander Sex habt, Erotik? Kann es da auch passieren, dass plötzlich das kleine Kind da ist? Das nicht. Nein, es gibt interne Schutzfunktionen und es gibt die Möglichkeit, dass nach innen hin abgeschottet wird, dass quasi ein Kraftfeld zwischen demjenigen, der vorne ist, der diese Realität erlebt ist, und zwischen dem Innen. Und sobald es um Sex geht, stehen also sämtliche Erwachsenen quasi vor der Tür, blockieren das nach innen und beschäftigen die Kinder mit Spielen, dass da niemand schaut. Kann es sein, dass du dann mit einer erwachsenen Person in deiner Freundin Sex hast, die aber eigentlich ein Mann ist? Nicht heimlich, sondern es ist so, dass wir offen die Vereinbarung getroffen haben, dass es auch Sex zwischen mir und anderen in Personen gibt. Aber dann so, also wirklich, dass ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, dass wir uns vorher unterhalten und dass wir bewusst sagen, so, wir zwei beiden machen das jetzt, also auch mit Männern. Auch mit Männern. Und das irritiert dich auch nicht? Es ist eine völlig andere Erfahrung, weil ob man es glaubt oder nicht, sie stecken zwar alle in dem Frauenkörper, aber es ist doch wirklich ein fühlbarer Unterschied, ob das ein Mann oder eine Frau ist, in der Art, wie es abläuft. Also ich muss sehr bewundern, dass du eine solche große Liebe für deine Freundin hast. Ich bin sicher, dass die meisten das selbst gar nicht psychisch verkraften würden. Damit so ständig konfrontiert zu sein, sich darauf einlässt, das abverlangt von dir ja auch eine riesige Flexibilität in jeglichem. Wie sieht das denn im Alltag überhaupt aus, deine Freundin? Kann die einen normalen Alltag leben, sprich hat die einen Job? Es ist so, dass wir beide jetzt studieren. Sie hat einen Job gemacht, übt den aber nicht mehr aus, eben aufgrund der Tatsache, dass es jetzt so massiv ist. Aber sie kann studieren, das geht. Ja. Also sie ist so im Alltag höchst fit. Habt ihr höher fit quasi noch als ein Otto-Normal-Mensch, weil sie eben für jede Situation den oder die richtige Person hat, die einspringen kann. Ist das quasi euer beider Geheimnis oder wissen das auch Leute so aus dem Umfeld? Es ist so, dass wir sehr viele Freunde und sehr viele Kontakte übers Internet haben und dort eben auch andere multiple Persönlichkeiten kennengelernt haben, zu denen natürlich den Kontakt genießen. Gibt es viele? Es gibt viele. Es gibt einige viele. Die meisten tarnen sich allerdings so gut, weil eben Angst vor Reaktionen aus dem Umfeld sind, dass man es normalerweise gar nicht bemerken würde. Was würdest du sagen, ist aufgrund deiner Erfahrung, die du gesammelt hast, nur einige Monate schon, was ist das größte Problem, mit einer multiplen Persönlichkeit zusammenzuleben? Das größte Problem ist, dass es Trigger, dass es Auslösefaktoren gibt, die bestimmte Sachen hervorrufen, die früher passiert sind und man diese Trigger nicht abschätzen kann, was es sein kann. Also es kann ein falsches Geräusch sein, es kann ein Geruch sein, eine Handlung sein und dass da dann schlimmsten Fall eben Persönlichkeiten rauskommen, die dann damit mit Sachen von früher sehr stark konfrontiert sind. Seid ihr in guter psychologischer Betreuung? Wir sind auf der Suche. Auf der Suche? Ja, wir sind also noch nicht hier in psychologischer Betreuung. Wo lebt ihr denn? In welcher Gegend? In Hamburg. In Hamburg? Ja. Verstehe ich deinen Anruf vielleicht auch so ein bisschen als Hilferuf? Das heißt, wenn sich aus dem Großraum Hamburg ein Psychologe sehr gut damit auskennt, dass ihr gerne Kontakt haben möchtet? Es wäre sehr schön, wenn es jemand wäre, der sich wirklich auch damit auskennt, der das auch glaubt und der nicht sagt, das sind Hirngespinste oder das kann nicht sein. Ja. Gerne, machen wir natürlich. Wenn sich da irgendwas tut bei uns, würden wir gerne den Kontakt zu euch herstellen. Sag mal, wäre es möglich, dass einer hier von meinen Leuten mit dir mal reden kann? Sie möchten sehr gerne. Also es ist, glaube ich, jetzt Andy. Flo, da, die 6 Jahre alt ist und sehr gerne sich mal kurz mit dir unterhalten würde. Jetzt im Moment? Ja, wenn das möglich wäre für dich. Also mit wem unterhalte ich mich jetzt? 6 Jahre alt, Flo? Ja, gleich, wenn es dir recht ist. Ja, können wir machen. Okay, ich reiche den Hörer rüber. Ja, okay. Hallo. Hallo Flo. Du bist 6 Jahre alt. Ja, und ich kann normalerweise gar nicht sprechen, aber mir tut der Fabian helfen. Mhm. Wer ist denn der Fabian? Der Fabian ist 12 und der tut uns Behinderten ein bisschen helfen, dass wir im Körper, wenn wir draußen sind, besser zurechtkommen tun. Du bist auch behindert? Ja, ich kann nicht sprechen normalerweise. Ach so, eigentlich kannst du nicht sprechen, aber durch die Hilfe von Fabian funktioniert es dann? Ja. Mhm. Weißt du denn, so wie viel noch so um dich herum sind? Weißt du das? Ja, ungefähr. Ich tue fast nur mit den Gleichalten immer spielen. Ja, ja. Das sind auch ganz viele. Ja. Mhm. Und die Sarah, was denkst du so über die Sarah? Die ist ganz, ganz lieb zu uns. Sie tut uns immer helfen. Ja. Und wir tun ihr auch helfen. Ja. Ja, weil wenn es ihr mal nicht gut geht, tut ihr die Jenny helfen oder wir tun sie trösten. Ja. Mhm. Lieber Flo, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Darf ich noch ganz kurz die Melanie grüßen? Ja, wer ist der Melanie? Das ist ein anderes Indienkind von einem anderen System. Es ist auch, aber auch in dir drin? Nein, die ist ganz woanders. Ah ja. Die ist in einer anderen großen Person drin. Okay, dann darfst du die auch grüßen. Hallo Melanie, ich grüße dich ganz, ganz lieb. Bussi von Flo. Lieber Flo, du gibst mir die Sarah nochmal kurz, ja? Tschüss. Tschüss. Ja, Sarah wieder da. Also das ist schon verrückt, ne? Ja. Das ist schon sehr verrückt. Also es ist wahnsinnig niedlich, weil die Melanie, die sie gerade angesprochen hat, wie gesagt, das ist eine andere Multifrau, deren Körper... Ich hab's auch so verstanden, ja. Ja. Und das ist also wahnsinnig niedlich, wenn man die zwei Kleinen dann auch mal telefonieren hört und ist wunderschön. Es ist sehr, sehr verrückt, sehr verrückt. Ja. Also, liebe Sarah, wenn wir dir irgendwie helfen können, wenn hier was angeschwemmt wird, ja, ein Adresse oder so, machen wir natürlich. Rufen wir euch an. Tatsächlich. Ich fand es sehr interessant, mit dir zu reden. Du hast es auch ganz toll erklärt. Es ist auch schwierig, so ein komplexes Thema gut rüberzubringen. Hast es toll gemacht. Danke. Danke dir vielmals. Alles Gute euch beiden. Ja, hat Spaß gemacht. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 1.26 Uhr und jetzt ist die beste Zeit für eine kleine Pause. Bis gleich. Nur 27 und 27 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Ein bisschen Post möchte ich euch vorlesen. Kai Martin, 27, aus Ingolstadt schreibt: Hi Domian, was hältst du eigentlich von dem neuen Otto-Katalog? Otto finde ich gut. Finde ich gut. War eine politische Frage, war keine Schleichwerbung. Nicht schimpfen, keine Beschwerdebriefe schreiben. Dann eine sehr schöne Post habe ich bekommen von Margit. Margit, 37 Jahre, aus Zürich, aus der Schweiz. Die schreibt: Lieber Domian, meine Mama ist eine alte Dame von 78 Jahren. Sie lebt in den Bergen und hat vor circa 2 Jahren deine Sendung entdeckt. Seitdem guckt sie fast jede Nacht Domian. Und eurer Sendung habe ich es nun zu verdanken, dass sie mir von ihrem größten Lebensgeheimnis erzählt hat. Ein Gespräch, das du mit jemandem geführt hast, hat sie dazu bewegt, sich mir zu öffnen. Um was es geht, möchte ich natürlich nicht erzählen. Aber seitdem sind wir so glücklich wie niemals zuvor, meine Mama und ich. Danke an den deutschen WDR, dass es deine Sendung gibt. Schöne Grüße in die Schweiz nach Zürich und schöne Grüße in die Berge der Schweiz. Hi Domian, wir sind zwei 18-jährige Jungs aus Bielefeld und haben ein paar Fragen an dich. Bitte beantworte sie doch in deiner Sendung. Erstens, bist du Steffi Graf Fan? Nein. Zweitens, würdest du auf einer CD singen? Ja. Drittens, hast du noch Lampenfieber vor deiner Sendung? Nein. Viertens, magst du Sascha? Ja. Und fünftens, stimmt es eigentlich, dass du einen Porsche fährst? Nein, das stimmt nicht. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Jochen. Jochen ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jochen. Ja, hallo Domian. Ja. Du bist da. Um was geht's? Also, ich wollte nur mal einen Tipp geben. Man liest immer wieder, dass ein Drittel der Ehen geschieden wird. Mhm. Wobei der häufigste Grund ist, dass der Partner fremdgegangen ist. Ist das so? Ja. Weiß ich gar nicht. Aha. Mhm. Ja, doch, wird meistenteils geschrieben in sämtlichen möglichen illustrierten Zeitschriften und so weiter und so fort. Mhm. Ist in unserer Ehe fast ähnlich gelaufen. Das heißt, du warst auch verheiratet, bist jetzt geschieden? Nein. Nein? Ich war verheiratet, hatte eine Geliebte, bin erwischt worden. Mhm. Und dann hat mich meine Frau vor die Wahl gestellt, entweder die Scheidung oder aber mich von ihr kontrollieren zu lassen. Ach, also nicht dich zu trennen? Nicht zu trennen, nein, also entweder Scheidung, das oder, war die eine Möglichkeit. Oder Kontrolle, was heißt denn genau Kontrolle? Kontrolle war zum Beispiel im Anfang ein Keuschheitsgürtel. Ein Keuschheitsgürtel für Männer? Wie geht das denn? Es ist... Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt sie in Edelstahl, es gibt sie in Leder, es gibt sie in Kunststoff. Und wie soll das funktionieren? Also die eine Funktionsweise ist ganz einfach. Es ist ein Bauchgurt. Ja. Und von diesem Bauchgurt geht ein Vorderschild ab, in den eine Röhre für den Penis und ein etwas größerer Hohlraum für die Hoden vorhanden ist und halt eben am After eine Öffnung, dass man auch die Toilette benutzen kann. Ja. Ja, und der wird halt eben angelegt durch ein, zwei oder drei Schlösser verschlossen. Ich stelle mir gerade schon diese furchtbaren Schmerzen vor, wenn man dann doch in eine leichte Erregung kommt. Und man ist in dieser Stahlröhre eingesperrt, das ist doch grauenhaft. Nee, eigentlich gar nicht. Weil die Erregung gleich wieder nachlässt, wenn der Kleine an seine Grenzen stößt, oder wie? Der Kleine stößt an seine Grenzen und da sind eigentlich keine Schmerzen. Es ist mehr oder weniger, wie soll ich sagen, wie eine enge Unterhose oder eine enge Badehose. Also der klassische Keuschheitsgürtel, der für Frauen, wurde ja damit ein Schlösschen versehen, ne? Und ein Schlüssel. Richtig. Und das ist bei dem männlichen Keuschheitsgürtel ganz genauso. Ganz genauso. Und den Schlüssel hat deine Frau dann... An einer kurzen Kette am Hals getragen. Das ist ja abgefahren. Und dann hast du dieses Stahlkorsett unten rum gehabt? Ja, hatte ich einige Zeit. Wie lange denn? Es war so ungefähr 2 Jahre. Einige Zeit, 2 Jahre. Immer? Das geht ja gar nicht. Meistenteils. Aber scheuert... Meistenteils. Also es war... Scheuert sich das ja nicht böse Wunden nach einer gewissen Zeit? Nein, die sind sehr, sehr gut gefertigt. Es sind an den Kanten, wo halt eben man sich wundscheuern könnte, sind Polster angebracht, sind Lederstreifen um die Edelstahlkanten rumgeklebt. Mhm. Bei Leder- und Kunststofffertigung sowieso besser zu tragen. Aber so als hygienisch bewusster Mensch kommt mir natürlich gleich ein Problem vor die Augen. Du sagst, im hinteren Teil gäbe es nur ein kleines Loch. Nee, ist kein kleines Loch. Es ist so groß, dass man also ohne problemlos auch den Stuhlgang sauber erledigen kann. Gut, aber da sind doch... Wurstelt sich das denn nicht irgendwie doch dazwischen, also zwischen Haut und Keuschheitsgürtel von innen? Auch das ist durch eine Waschung machbar. Das durch eine Waschung machbar. Okay, also sehr bizarr, auch sehr verrückt. Wie teuer ist so ein Keuschheitsgürtel? Ja, also da gibt's, was ich allerdings hygienisch nicht empfehlen kann, halt eben Leder, das liegt dann so um 500 Mark. Mhm. Und dann gibt's wirklich auf Maß gefertigte Sachen, die liegen so bei 1500 Mark. Wo kauft man denn sowas? Ich habe es noch nie bei Karstadt oder bei C&A gesehen. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Da gibt's einige Adressen. Da gibt's, wenn man sich ein bisschen im SM-Bereich umschaut, gibt's mehrere Firmen, die sowas herstellen. Wird in sehr vielen Heften wie okay, ich verstehe, das kriegt man so raus über die SM-Artikel. Jetzt aber zu dir und zu der Geschichte zurück. Also die Frau wollte es kontrollieren. Dafür hast du dir dann diesen Keuschheitsgürtel angeschafft und den getragen. Heißt das, dass du nicht mehr fremdgegangen bist? Ich konnte nicht mehr fremdgehen. Naja, da war noch nicht mal eine Masturbation möglich. Ja. Also der kleine Freund, der Willi, der war also total verschlossen und da ging gar nichts. Der Arme. Der Arme. Ja. Aber die Frau hatte ja einen Schlüssel, also sie konnte immer ran, wann sie wollte. Wann sie wollte, ja. Wie ist es im Moment? Bist du noch gefährdet, sodass du immer noch einen Gürtel tragen musst ab und zu? Nee, also die Frage, der Keuschheitsgürtel ist mittlerweile an die Seite gelegt worden. Ja. Und da sind 2 Piercings gemacht worden. 2 Piercings? 2 Piercings. So eine Art Keuschheits-Piercings, oder wie? Genau. Wo sind die Piercings genau gemacht worden? Das eine Piercing ist im Vorhautbereich gemacht worden. Ja. Und das andere ist zwischen Hoden und After gemacht worden. Und das heißt, wenn du mit deiner Frau zusammen bist, wird dieses Piercing rausgeschraubt? Oder wie? Aufgeschlossen. Aufgeschlossen, ja. Ist ein Schloss gemacht. Also es gibt spezielle Piercing-Firmen, ja. Die auch dementsprechende Schlösser haben, die aus Gold und aus Edelstahl sind, die also nicht rosten. Ah ja. Ne? Und aber das da ist halt eben im Anfang waren Ringe drin. Ja. Ne? Bis die Ringe verheilt waren, habe ich den Keuschheitsgürtel weitergetragen. Ja. Dann sind die Ringe entfernt worden und durch die beiden Stichkanäle ist ein passendes Schloss gezogen worden. Also, dieses ist ja geradezu eine Erleichterung, vermute ich mal, gegenüber dem Keuschheitsgürtel, ne? Oder? Das war auf jeden Fall eine Erleichterung, weil halt eben der Keuschheitsgürtel doch irgendwo gedrückt hat. Ja. Wenn auch kein Wundfeuern oder so weiter war. Ja. Aber es war halt eben, man hat sich hingesetzt, man hat ihn gemerkt und so weiter. Ja. Ja? Und das ist durch die Piercings eine große Erleichterung gewesen. Aber du hast, um nochmal auf den Keuschheitsgürtel zurückzukommen, du hast ihn doch sicher dann, wenn du abends nach Hause gekommen bist, ausgezogen, ne? Oder durftest du ihn ausziehen? Oder musstest du... Nein. Du musstest Nicht unbedingt. Du musstest dann auch damit schlafen. Aber warum? Wenn deine Frau neben dir lag, brauchst du doch keinen Keuschheitsgürtel. Naja gut, meine Frau hat halt eben mehr oder weniger auch eine Strafe daraus gemacht. Ach so. Aber nun hat ja der gesunde Mann, immer eine kräftige nächtliche Erektion bisweilen. Wie geht das in dem Keuschheitsgürtel? Das ist halt eben komplett unterdrückt worden. Du Armer, das hast du so viele Jahre aushalten müssen. Ja, ich traf auch heute noch. Ja. Es sind jetzt mittlerweile fast 6 Jahre. Gehe ich denn recht in der Annahme, dass du vielleicht auch so ein ganz klein bisschen Spaß dran hast? Irgendwo ist schon Spaß gegeben, ja. Weil durch die lange Keuschhaltung, sagen wir mal so, das ist so ungefähr, als wenn der Mann auf Montage geht und nur nach 6 Wochen, sagen wir mal, treu ist und dann nach 6 Wochen nach Hause kommt. Wie oft hat denn deine Frau dann den goldenen Schlüssel von ihrer Brust genommen und hat aufgeschlossen? Ja, das passiert auch heute noch immer wieder, logisch. Ja, nee, ich meine, wie viel Zeit verging denn so zwischendurch? Also nachdem erstmal der Keuschheitsgürtel angelegt worden ist und mehr oder weniger als Strafe gelaufen ist, waren es schon mal das erste Mal 3 Monate. 3 Monate. 3 Monate ohne Frau. 3 Monate ohne Frau und ohne Sex, ne? Ohne Sex. Musste Jochen aushalten. Wobei sie sich durchaus hat Sex geben lassen von mir. Ja, aber du durftest dann doch nicht richtig ran, ne? Es gibt ja auch Finger und die Zunge, ne? Ich glaube, ihr seid aber auch so richtige Quäler gegenseitig, ne? Was euch so in Fahrt bringt. Nee, also ich weniger. Ich hab die Sache nicht so ganz lustig gesehen. Naja. Aber ich habe halt eben mit jedem Mittel versucht, sie so weit zu bringen, dass sie halt doch aufschließt. Ne? Ja. Und du hast auf jeden Fall so auch bewirkt, dass die Ehe gerettet wurde. Ich habe damit bewirkt, dass die Ehe gerettet wurde, klar. Soll denn das jetzt noch mit dem Keuschheitspiercing noch bis ans Ende eurer Tage gehen, bis ins Altenheim, oder? Könnte durchaus sein. Also meine Frau hat noch kein gegenteiliges angesagt. Und du bist sicher, dass deine Frau treu ist? Sonst müsste man das Spielchen auch mal umdrehen, ne? Könnte man umdrehen, aber ich bin sicher, dass meine Frau... Du bist sicher. Also, ja, also meine Frau ist sehr, sehr konservativ und steht also wirklich auf dem Standpunkt, wenn angesagt ist, bis dass der Tod euch scheidet, dann... Ja, also das war auch jetzt eine Premiere, Jochen. Nach all den Jahren dieser Sendung habe ich das noch nie gehört, dass es einen Keuschheitsgürtel für Männer gibt, und schon gar nicht habe ich mit jemandem gesprochen, der ihn jahrelang angezogen hat. Ich fand es sehr interessant. Ja, also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele und Anbieter dafür und wenn man sich ein bisschen... Ich glaube, wer das haben will, der wird das auch schon finden jetzt, nachdem du das so spannend erzählt hast. Im SM-Bereich, in den Heften ja. und so weiter umschaut, findet man ganz sowas. Genau. Oder auch halt eben auch im Internet. Ne? Lieber Jochen, ich bitte deine Frau zu grüßen von mir. Ja, mache ich. Und wünsche euch einfach ein gutes Leben und ein gutes Sexleben, euch beiden. Vielen Dank. Alles und eine Gute. Angenehme Nacht noch. Einen schönen Gruß ans Team. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ihr Lieben, als ich vorhin, bevor ich zur Sendung ging, habe ich meinen Fremdwörter Duden aufgeschlagen und habe nachgeguckt, was Fetisch heißt. Fetisch heißt, es ist ein Gegenstand, dem schützende oder helfende Zauberkraft zugeschrieben wird. Nun, ist klar. Gegenstand, dem schützende und helfende Zauberkraft zugeschrieben wird. Fetischismus, was ist Fetischismus? Fetischismus ist unter anderem eine sexuelle Haltung, bei der bestimmte Körperteile oder Gegenstände als bevorzugte Objekte sexueller Erregung und Befriedigung dienen. Ist ein bisschen komplizierter, ich lese es nochmal vor. Also der Fetischismus ist unter anderem eine sexuelle Haltung, bei der bestimmte Körperteile oder auch Gegenstände als bevorzugte Objekte zur sexuellen Erregung und Befriedigung dienen. Also Gegenstände oder Körperteile, die einen so richtig geil machen können. Steht nicht im Duden, habe ich jetzt gerade gesagt. Nun werdet ihr als aufmerksame Zuschauer und Zuhörer fragen, warum liest der Domian uns das denn vor? Ich will es euch erklären. Morgen heißt nämlich unser Thema Fetischismus. Ja, und ich möchte mit euch über eure Fetische reden. Das kann nun was Sexuelles sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Zauberkraft und schützende Kraft und so etwas. Also jeder von uns, nein nicht jeder, aber viele Leute von uns haben ja doch irgendwie so einen Fetisch-Tick. Und ich möchte gerne morgen mit euch über euren Fetisch sprechen und wie ihr Fetischismus vielleicht praktiziert. Und ihr wisst, wir sind eine tabulose Sendung, wir können hier über alles reden, wir reden ja ganz ordentlich drüber, aber wir können über alles reden. Also morgen ist das Thema Fetischismus. Jetzt bin ich verbunden mit Steffi und Steffi ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domi. Hallo Steffi. Um was geht's? Deswegen hast du angerufen. Ja, und zwar bin ich jetzt ein halbes Jahr mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und vor einer Woche hat er halt mich gezwungen, mit ihm zu schlafen, sonst würde er mich verlassen. Mhm. Das heißt, ihr hattet vorher noch nicht miteinander geschlafen? Nee, das war das erste Mal. Ja. Und hat er dich gezwungen dazu? Ja. Ihr habt es dann gemacht auch? Ja. Wie hat er dich gezwungen dazu? Ja, er hatte gesagt, also wir waren zusammen in meinem Zimmer und dann hat er gesagt, entweder ich würde jetzt mit ihm schlafen oder er würde mich verlassen. Mhm. Hat er auch irgendwie dich bedroht noch? Dass er dich schlägt oder irgendwie irgendwas mit dir machen will noch? Wenn du das nicht? Nein. Nein, das stand kurz davor. Ach, das stand auch kurz davor? Ja, weil ich hatte dann gesagt, ja, dann mach. Also, ich bin schon mal vergewaltigt worden. Und dadurch konnte ich, weiß ich nicht, wie ich mich zur Wehr hätte setzen sollen. Daher wusstest du nicht, wie du dich zur Wehr setzen sollst? Ja. Mhm. Und dann ist es passiert? Ja. Dann hat er es gemacht, gegen deinen Willen und auch mit mehr oder weniger Gewalt? Ja. Das war vorige Woche? Ja. Und nun, was ist jetzt? Ja, jetzt, wenn ich wohl mit ihm alleine bin oder so, dann habe ich halt immer Angst, dass es jetzt schon wieder passiert oder so. Und deswegen möchte ich nicht so unbedingt mit ihm alleine sein, sodass dann halt immer einer dabei ist. Hm. Weißt du, was ich glaube, Steffi? Ja. Dass du einen scheiß Freund hast. Ja. Dass der sowas mit dir macht. Dass der so wenig deinen Willen respektiert. Dass er dich zu etwas zwingt, was du gar nicht möchtest. Das Schöne ist ja, dass man das eben dann freiwillig macht und zusammen mit beiderseitigem Einverständnis macht. Ja. Wie war denn das danach für dich, als er das gemacht hatte? Ja, also ich fühlte mich so verletzt und halt, weil ich schon mal auch vergewaltigt worden bin. Und dann kam das halt alles wieder hoch. Wann bist du denn vergewaltigt worden? Vor 4 Jahren. Von einem Fremden? Ja. Ist dem gerichtlich juristisch nachgegangen worden? Ja, ist ihm. Das heißt, man hat den Mann bekommen und er ist verurteilt worden? Ja. Wo ist das passiert? In Hamm. Ja, ich meine so draußen? Hat draußen. Mh. Das heißt, du warst ja ein Kind mit 12 Jahren, ne? Mhm. Mh. Hat er jetzt in den letzten Tagen irgendwie mit dir darüber gesprochen? Gar nichts. Er tut so. Keine Reue, nichts. Also ganz normal, wie er sonst auch immer ist. Und der merkt auch gar nicht, dass du ein bisschen verstört bist, dass du auf Distanz bist und dass irgendwie nicht alles so ist wie vorher. Das merkt er nicht? Nee. Wie alt ist er? Er ist 18. 18. Hast du den lieb? Ja, das ist, ich weiß nicht, wie ich das, also nach dem Mal denke ich jetzt, ich weiß es nicht, ob ich ihn liebe. Also so jetzt das halbe Jahr, wo wir jetzt zusammen waren, das war eigentlich sehr, sehr schön. Und als das jetzt passiert ist, bin ich mir mit meinen Gefühlen überhaupt nicht mehr sicher. Ja, zu Recht auch, finde ich, zu Recht. In diesem halben Jahr, war er da zu dir zärtlich und rücksichtsvoll? Ja, eigentlich schon. Und wie hast du ihm das da erklärt, dass du noch nicht mit ihm schlafen möchtest? Ja, ich habe halt gesagt, dass ich ein bisschen Zeit noch brauche und halt wenn es soweit ist, dann würde ich ihm das schon sagen. Mhm. Du hast ihm von dieser Vergewaltigung aber nichts erzählt? Nein. Nein. Mhm. Und da hat er immer noch gesagt, damals, also die ersten Wochen und Monate, okay, da lässt er sich drauf ein. Und das ist in Ordnung für ihn. Ja. Und dann eben bis letzte Woche. Genau. Das ist dann passiert. Steffi, ich finde, dass du dich von diesem Mann, von diesem jungen Mann trennen solltest. Ohne Wenn und Aber. Ich finde, das ist nicht zu entschuldigen, was er gemacht hat. Ja. Überhaupt nicht. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Mhm. Und ich bin ja schon ganz erleichtert, dass du auch gesagt hast, dass dass du dir deiner Gefühle nicht mehr so sicher bist. Ja. Schlimm wäre es gewesen, wenn du es gesagt hast, ja, ich liebe ihn eigentlich doch, obwohl er mich verletzt hat. Aber so klar hast du das ja gar nicht gesagt gerade. Nee, eigentlich, ich weiß es nicht, wie ich mich auch ihm gegenüber verhalten soll. Mhm. Also wenn ich jetzt mit ihm alleine bin oder so, dann gehe ich auch mal eben so allein in einen Raum und dann rufe ich eine Freundin an, dass sie kommt, weil ich halt auch tierisch Angst vor ihm habe. Ja, guck mal, das hat ja gar keine Perspektive. Was ist das für ein Zustand, wenn du nicht mal mit deinem Freund alleine in einem Raum sein kannst, weil du Angst hast, dass er dich wieder vergewaltigen will, dass er so hart an dich rangehen will wie vor einer Woche. Mhm. Mach Schluss, mach ganz schnell Schluss mit ihm. Ja. Finde ich. Also du merkst, ich bin gar nicht mehr, ich würde gar nicht mehr differenzieren, sondern ganz klar sagen, nein, Schluss aus, vergiss es. Ja. Und sag ihm das, dass der Grund ist, dass du ihm das nicht verzeihen kannst. Das musst du ihm auch klar an den Kopf werfen. Und lass dich nicht bequatschen, von wegen es tut mir leid und hin und her. Das hätte einfach nicht passieren dürfen, was er da gemacht hat. Wenn es einen Sinn... Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt halt mit dem Schluss mache oder so, dass er dann trotzdem irgendwie noch so an mich rangeht. Ja, ich würde auf jeden Fall Schluss machen, auf jeden Fall. So ein bisschen Angst ist verständlich, aber... ich würde mich so sehr nicht von dieser Angst leiten lassen. Mhm. Der Zustand, wenn du jetzt weiter mit ihm zusammen bist, ist zunehmend unerträglich für dich und die Gefahr, dass dann wieder so etwas passiert, ist viel, viel größer. Ja. Weiß sonst irgendjemand noch davon? Deine Freundin weiß es? Oder niemand. Ich habe mit noch niemandem darüber gesprochen. Mit niemandem. Mhm. Hast du eigentlich damals nach dieser Vergewaltigung, hast du dann eine psychologische Hilfe bekommen? Ja. Ja? Ja. Für lange Zeit? Ja, so dass halt mir, dass ich selbst wieder mit mir klarkam und mein Selbstbewusstsein wieder nach oben ging. Hast du das Gefühl, dass dir das geholfen hat? Ja, sehr. Mhm. Hast du denn schon mal mit einem Jungen geschlafen oder sexuellen Kontakt gehabt? Ja, einmal. Und war das für dich in Ordnung? Ja, doch, eigentlich, das ging. Ja. Steffi, trenne dich von diesem jungen Mann. Ja. So schnell wie möglich und du brauchst auch überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Der hat dich elementar verletzt und hat deine Würde einfach kaputt getreten. So geht man nicht mit einer Freundin um, schon gar nicht mit jemandem, den man lieb hat. Überhaupt nicht. Ja. Alles Gute. Gut, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Timo, 23 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Hallo Timo, was ist dein Thema? Ja, mein Thema, ich wollte eigentlich nur mal was zum Thema Schlafwandeln erzählen. Ich hatte ja vor kurzem mal jemanden, der schlafgewandelt ist. Ah. Ja, und da habe ich habe ihn noch so euphorisch begrüßt, weil ich noch nie mit einem Schlafwandler gesprochen habe. Und just ist schon wieder einer da. Ich selber nicht. Ich war auch, habe mich sehr gewundert, weil es ist so, meine Freundin ist Schlafwandlerin, hat mir das am Anfang auch gesagt, ich sollte mich nicht erschrecken, wenn sie ein bisschen läuft. Wenn sie ein bisschen läuft. Gut, habe ich gedacht, naja, kann ja nicht allzu schlimm sein. Ja. Sie hat hier in demselben Ort gewohnt wie ich, sie ist jetzt umgezogen. ging leider nicht anders, aus beruflichen Gründen. Mhm. Und als ich so die ersten Male bei ihr geschlafen habe, irgendwann nachts ist sie dann aufgestanden und rumgelaufen. Und ich dachte, was ist jetzt los? Wo ist sie rumgelaufen? Nur im Zimmer? In der Wohnung erstmal. In der Wohnung. Mhm. In der Wohnung. Das war so mein erstes Erlebnis. Hat sie auch angesprochen. Man kann auch, wenn sie schläft, mit ihr reden. Ja. Sich mit ihr unterhalten. Das ist also ein Phänomen für sich. Sie sagt auch definitiv dann immer die Wahrheit, dass er sie denkt und so weiter. Also sie hat ihren eigenen Willen. Hat sie die Augen auf? Nee, sie hat die Augen zu. Und trotzdem kann man sie ansprechen? Man redet mit ihr. Und trotzdem kann man mit ihr reden. Wie ist die Kopfhaltung? Ist sie so nach unten? Oder? Wenn sie im Bett liegt. Sie liegt ganz normal im Bett. Achso, und ich meine, auch während sie rumgeht, kann man sie da auch ansprechen? Ja, klar. Mhm. Da kann man sie ganz normal ansprechen und sie weiß auch, wo sie hingeht. Mhm. Beim ersten Mal habe ich den Fehler gemacht, sie zu wecken. Mhm. Habe sie auffangen müssen, weil sie sofort zusammengebrochen ist. Mhm. Also das sollte man wirklich nicht machen. Mhm. Mhm. Solche Gerüchte des Schlafwandlersterben stimmt nun nicht wirklich, wenn man sie weckt, aber man sollte schon vorsichtig sein. Ich glaube, wenn der Schlafwandler gerade auf dem Dach schlafwandelt und man ihn dann weckt, stirbt er natürlich, weil er abstürzt. Ne? Ich glaube, so ist die Sage oder so ist die Legende. Es klingt sehr obskur. Nur das, was ich dann erlebt hatte, sie war bei mir hier, hat hier geschlafen und irgendwann war sie weg. Sie hat sich ihre Jacke angezogen, die Schuhe angezogen, die Tür aufgeschlossen, ist das Treppenhaus runtergegangen, ein paar Straßen weiter zu sich, zu ihrer Wohnung und hat vor der Eingangstür draußen ist sie eingeschlafen, also hat weiter geschlafen. Ach. Während sie schlief. Während sie schlief, ist sie wieder eingeschlafen. Also ist sie gelaufen. Ist sie gelaufen, ja. Das mehrere Straßen. Das war so ein Moment, wo ich echt geschockt war. Aber ist sie denn dann mit zuen Augen durch die Straßen gelaufen? Das weiß ich nicht, aber jedenfalls hat sie es überlebt. Bist du hinterhergegangen? Ich hab's nicht mitgekriegt. Ach, und sie ist dann irgendwann einmal aufgewacht vor der Tür? Ich hab mich angerufen, warum hast du mich nicht geweckt? Ich so, wo bist du? Ja, ich bin bei mir. Ach. Und da haben wir dann mal gerätselt und sie ist also wirklich ein paar Straßen nach Hause gelaufen. Sie hat zum Beispiel auch... Also sie muss dann ja die Augen aufgemacht haben. Schätze ich. Das Unterbewusstsein muss ja irgendwie was wahrnehmen und... Ja. Und sie war wirklich komplett angezogen oder nur so den Mantel übergeschlagen? Jacke hatte sie wohl angezogen und Schuhe waren nämlich auch weg. Ja. Also auch komplett angezogen, die Tür hat sie aufgeschlossen. Mittlerweile machen wir das so, also das ist, sie läuft oder ja, fängt an zu laufen, wenn sie unter Druck steht, so ein bisschen. Mhm. Wenn sie merkt es ungefähr im Vorfeld und dann schließe ich ja, also wenn sie bei mir ist, die Wohnungstür ab und versteckt den Schlüssel. Mhm. Wie oft kann das so vorkommen im Monat? Es ist unterschiedlich, ich sag mal ein, zwei Mal im Monat. Ja, ja. Sie telefoniert auch. Sie hat mich mal von zu Hause angerufen, weil sie mich so vermisst hat. Hat dabei geschlafen. Ach. Sie schafft es, Telefonnummern zu wählen. Es klingt wirklich obskur. Ich hätte es nicht geglaubt. Ja, sie schafft es, eine Nummer zu wählen und sich mit einem zu unterhalten. Ist es vielleicht so ein bisschen zu vergleichen wie jemand, der in Hypnose steht? Ich kenne keine Menschen in Hypnose, muss ich dazu sagen, aber es ist ein komischer Zustand. Kann man denn vielleicht, sagt sie dann, oder kann man denn anders gefragt, ist sie fähig zu lügen in diesem Zustand? Nein, ist sie nicht. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Also sie, das heißt also, wenn du mal rauskriegen willst, ob sie fremd geht, fragst du sie ganz einfach, während sie schlafwandelt. Ich kann sie auch normal fragen, wenn sie schläft. Wie, wenn sie schläft? Ja, dann also wir hatten am Anfang der Beziehung leichte Probleme, weil sie privat ein bisschen Ärger hatte und bei mir auch beruflich viel Druck war. Ich brauche sie nur zwei, drei Mal zu fragen, schläfst du? Dann wird sie, zumindest ihr Unterbewusstsein oder irgendwas wird bei ihr wach und dann sagt sie ja. Das ist schön. Wir haben gerade so viel über Sex geredet, dann kannst du sie ja irgendwann mal fragen, was sie für geheime Sehnsüchte hat. Und ab geht die Post. Noch besser. Sie wollte mit mir schlafen, als sie geschlafen hat. Nein. Doch, ich habe es abgelehnt, weil ich weiß nicht, da habe ich irgendwo Skrupel vor. Moment, sie war quasi am Schlafwandeln. Ja, sie lag im Bett. Sie lag im Bett, aber im Zustand des Schlafwandels, obwohl sie noch lag und wollte mit ihr schlafen? Hat mich berührt und wollte mit mir schlafen, ja. Und das hast du nicht mitgemacht, weil der es doch vielleicht ein bisschen gespenstisch ist, oder? Nicht gespenstisch, sondern ich habe irgendwo ein bisschen Skrupel davor, weil es ist zwar sie, es ist sicherlich auch ihr Wille, weil sie ja die Wahrheit sagt, nur ich liebe sie zu sehr, um das einfach zu machen. Mhm. Wenn, dann im normalen Zustand, aber nicht in einem Zustand, in dem sie halt, ja, zwar ihren Willen hat, aber nicht, ich sag mal, vielleicht ist es übertrieben, aber nicht voll zurechnungsfähig ist. Mhm. Ich schätze es immer so ein bisschen als nicht voll zurechnungsfähig ein. Sie sagt zwar immer, was sie will. Also ich habe es mal scherzhafterweise probiert, um mal wirklich, weil für mich ist es einfach Neuland gewesen, mal zu gucken, wie sie reagiert, habe ich zu ihr einfach mal gesagt, Schatz, mach mal bitte den Abwasch. Hat sie gesagt, mach ihn doch selber, ich mach's nicht. Ja. Also sie hat ihren Willen, das war halt mal zum Testen. Ja, dann ist es doch anders, wenn die Leute hypnotisiert sind, machen die einen Scheiß, ne? Nee, das macht sie, also wie gesagt, da habe ich es mal ausprobiert, weil wir am Abend noch drüber gesprochen haben. Schade auch, sonst könntest du sie nachts immer zum Spülen schicken, ne? Das wäre sehr praktisch. Nein, nicht wirklich. Also ich hätte sie dann auch aufgehalten, weil... Weil du ein guter Mann bist und ein großer Liebhaber. Liebhaber nicht, ihr Freund eher. Naja gut, ein großer Liebender. Ja, und ihr das nicht antun würdest wollen. Nein. Aber sonst wäre das ja praktisch. Schatz, putz mal, mach mal die Wäsche und mix mir die Schuhe ein oder weiß ich was. Aber naja, Schatz beiseite. Sie weiß aber gar nichts von dem, ne? Sie weiß es nicht. Nein, sie kam, sie hat hier zum Beispiel bei mir halt auch geschlafen. Ich hatte noch Besuch gehabt. Dann kam sie auf einmal ins Zimmer rein. Kuschelte sich an mich ran. Macht ihr das dennoch, also wir haben jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen auch ein bisschen witzig, das Ganze, macht ihr das auch dennoch vielleicht ein bisschen Angst oder Sorge? Nicht mehr. Also gut, zu Hause hat sie auch mal eine Deckenlampe runtergerissen im Schlaf, hing noch die Kabel raus, also da sind teilweise schon Aktionen. Doch, Sorge kann es einem schon machen, wenn man sich diese Geschichte vor Augen hält, dass sie auf der Straße rumgeht. Man weiß ja nun wirklich nicht, ob das alles dann so ungefährlich ist. Gut, man kann es halt im Vorfeld, wenn man es dann weiß, geht es. Wie gesagt, ich schließe dann ab. Wenn ich merke, okay, es war ein stressiger Tag, frage ich, soll ich die Tür abschließen und Schlüssel verstecken? Ja. Verstecke ich ihren Schlüssel, meinen Schlüssel und dann ist das Thema gut. Sie ist aber nicht in psychologischer Behandlung oder... Ist auch nicht nötig eigentlich. Das ist also wirklich nur, wenn es ihr schlecht geht oder viel Stress ist. Ja. Sonst ist es nicht. Und wie gesagt, sie hat mich auch mal angerufen nachts. Und das fand ich dann doch sehr obskur. Weil man hört es dann schon, es ist durch die Sprache ein bisschen träge. Ja. Also es ist von der Betonung her alles so ein bisschen. Verstehe, ja. Timo, sehr interessant. Also wie gesagt. Sehr interessant. Grüß mir deine Freundin herzlich. Mach ich. Und euch beiden alles Gute. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. Frank, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Frank. Ja, mein Thema ist, ich habe ein bisschen Angst, meine Freundin zu verlieren, weil wir sexuelle Probleme haben. Also ich komme zu früh und das ist in meinem Stand. Und ja. Die Leitung ist sehr schlecht. Du kommst zu früh und dann habe ich nicht verstanden, was du dann gesagt hast. Ja, wenn wir zusammen schlafen wollen, dann komme ich zu früh. Das ist mein Problem. Und das zu früh kommen ist schon seit 4 Jahren, also praktisch seit 3 Jahren. Seit 4 Jahren sind wir zusammen, seit 3 Jahren ist das so. Ach, so lange seid ihr zusammen? Ja. Dann warst du ja noch sehr jugendlich, als ihr zusammen kamt. Wie schnell passiert das denn, dass du kommst? Ja, das Problem ist da, dass ich, wenn wir miteinander kuscheln und praktisch beide uns wollen, dann ist es meistens schon passiert. Und auch wenn ich ein Kondom überziehen will, dann ist es auch schon passiert. Wie geht das denn dann weiter? Dann ist es passiert? Ist die ganze Sache erledigt? Oder? Ja, die ganze Sache ist erstmal erledigt und nach einer kurzen Pause versuchen wir es wieder, weil das ist mir auch so angeraten worden. Und das funktioniert aber nicht. Das funktioniert nicht. Weil auf diese schlaue Idee wollte ich mir auch gerade kommen. Dass das einfach passieren lässt, dass ihr euch ein bisschen Verschnaufpause gönnt und dann einfach. Und dann passiert es wieder so schnell? Ja, bis zu 2-3 Mal und dann irgendwann hat meine Freundin dann auch keine Lust mehr. Und aber irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo du eben nicht mehr so schnell kommst. Das gibt's doch gar nicht. Das ist aber schon seit 3 Jahren so und jetzt mittlerweile habe ich schon versucht. Nein, irgendwann muss der Punkt auch kommen, also beim zweiten oder dritten Mal, wo es langsam. Ab dem dritten Mal irgendwann schon, nur da ist es ja mittlerweile so, dass meine Freundin mir dann auch irgendwann nicht mehr die Lust hat, weil sie ja einmal vorbereitet und wie das eben so ist. Du wolltest gerade noch was sagen? Ja, ich bin seit 2-3 Monaten jetzt mittlerweile auf der Suche nach irgendeinem Beratung irgendwie in der Richtung, wenn mir da helfen könnte. Ja. Aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. So, da die Sendung jetzt gleich zu Ende ist, würde ich auch sagen, leg du mal auf, wir rufen gleich zurück. Und Stichwort Beratung, in welcher Richtung auch immer, vielleicht medizinisch, psychologisch oder psychosomatisch, werden wir dir vielleicht noch helfen können gleich. Frank, sollen wir es so machen? Okay. Leg bitte auf und wir rufen gleich zurück. Ja, okay. Alles Gute, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Die erste Telefon-Talkshow in dieser Woche. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Fetischismus. Ich möchte mich mit Fetischisten unterhalten. Was ist euer Fetisch? Was treibt ihr so? Was macht euch richtig heiß? Was macht euch an? Was verehrt ihr sehr? Welcher Gegenstand ist für euch etwas ganz Besonderes? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir da, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Gute Nacht. Ciao.